Die nationale Ausstellung der Volksgebrauchsgüter 3. August wurde am 3. August im Pyongyanger Warenhaus Nummer 2 eröffnet. Rund 130.000 Konsumgüter von mehr als 1.200 Sorten, wie Kleidungen, Kurzwaren und Lebensmittel, wurden ausgestellt, die in den Fabriken, Betrieben, Heimbrigaden und Produktionsbrigaden für Nutzwaren in der ganzen Republik unter Nutzung von inneren Reserven und Möglichkeiten hergestellt wurden.